Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Teenies in Bikinis, zu viele Gläser Martinis. Pornoparty, Maskenball, weil leicht bekleidet einfach schönes. Nutte, du bist jetzt meine Ballkönigin. Und ich bin dein König und wir wollen sündigen. Wo ich auch hinschau, nackte Fotzen überall. Wie im Paradies ist dieser Maskenball. Ich weiß nicht, wer du bist, weil ich dein Gesicht nicht sehen kann. Denn du trägst eine Maske, wie alle diese Frauen. Sie tanzen durch die Nacht und sie tanzen an der Stange. Keiner weiß, wer sie sind, denn sie tragen alle Masken. Eine Nacht voll Geheimnisse, Anonymität. Jeder hat hier seine eigene Identität. Die Mädels finden dich nett, ob du's glaubst oder nicht. Ich schleif dich in den Keller, denn ich will dein Gesicht. Ich bin MC Giancarlo, aka der Suchtmörder. Ich nehme deine Haut und ziehe sie mir über. Ab zurück auf die Party. Der Beat kommt aus den Boxen. Der Beat ist für Männer und auch für die Fotzen. Also, ihr Nutten, habt ihr's endlich geschnallt? Pornoparty, Maskenball! Pornoparty, Maskenball! Maskenball, Maskenball! Pornoparty, Maskenball! Maskenball, Maskenball! Pornoparty, Maskenball! Maskenball, Maskenball! Pornoparty, Maskenball! Maskenball, Maskenball! Pornoparty, Maskenball, bin ich dabei? Auf jeden Fall bin ich am Start. Durch Wodka, Gin, schon total hart, ich bin betrunken, in eine Art Rausch versunken. Dieser Rausch ist die Ekstase, so wie auch der Albumname. Dieser Name wunderschön, so wie auch die Ballkönigin. Nicht nur sie, auch die anderen Frauen sind in ihren Kleidern schön anzuschauen. Lange Kleider, Maske auf, so ist das nun mal bei uns Brauch. Und dieser Brauch, er bleibt bestehen, denn die wahren Gesichter will keiner sehen. Maskenball mit dem GHD, RABE und Giancarlo. Pornoparty in diesem Saal, der Pornoparty-Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball. Pornoparty, Maskenball. Maskenball, Maskenball.